Ich glaube, die Bibliothek ist durchaus geeignet, sagt Gelbert. Dann hier entlang. Danny geht durch den Flur, aber nicht voraus. Gelbert ist an seiner linken Seite, Davis an der rechten. Als sie dann an einem der Bibliothekstische sitzen, fragt Davis, ob Danny etwas dagegen habe, wenn sie das kleine Gespräch aufzeichne, was Danny verneint. Daraufhin greift sie in die Umhängetasche, zieht ein Handy heraus und legt es vor Danny auf den Tisch. »Nur damit Sie es wissen, Sie müssen nicht mit uns sprechen«, sagt sie. »Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen kann...« Gelbert schnippt zwei Finger von seiner auf dem Tisch ruhenden Hand hoch, woraufhin Davis sofort verstummt. »Ich glaube nicht, dass wir, Mr. Coughlin... darf ich Danny zu Ihnen sagen?« Danny zuckt mit den Schultern. »Wie Sie wollen.« »Also, Ella, ich glaube nicht, dass wir ihn groß über seine Rechte belehren müssen. Das hat er ja alles schon mal bei anderer Gelegenheit gehört. Nicht wahr, Danny?« »Hab ich.« Eigentlich will er hinzufügen, mein Verfahren wurde eingestellt. Margie hat zugestimmt, weil ich inzwischen zu trinken und sie zu belästigen aufgehört habe. Aber er glaubt, dass Gelbert das alles längst weiß. Er glaubt, dass die beiden da womöglich schon eine ganze Weile wissen, wer den Anruf getätigt hat. Jedenfalls lange genug, um in seiner Vergangenheit zu wühlen und zu wissen, dass Margie einmal ein Kontaktverbot gegen ihn erwirkt hat. Die beiden warten darauf, dass er etwas sagt. Als Danny das nicht tut, kramt Davis in ihrer voluminösen Umhängetasche und zieht ein Tablet heraus. Darauf zeigt sie ihm ein Foto, ein Trackphone in einem Plastikbeutel, versehen mit dem Datum, an dem es entdeckt wurde, und dem Namen des Beamten, G.S. Lang, KBI-Spurensicherung, der es gefunden hat. »Haben Sie dieses Telefon in Thompson in dem Dollar General Store an der Byfield Road erworben?« fragt Davis. Es hat keinen Sinn, das zu leugnen. Bestimmt haben die beiden dem Kassierer dort das Foto gezeigt, das man aufgenommen hat, als er wegen Verletzung des Kontaktverbots festgenommen wurde. Er seufzt. »Ja, ich glaube, ich hätte dieses Kartendings auf der Rückseite rausnehmen sollen.« »Das hätte nichts gebracht«, sagt Gelbert. Anstatt Danny anzusehen, blickt er aus dem Fenster, wo Jesse und Pat stehen. Letzterer schüttelt sich vor Lachen. Er patscht Jesse auf die Schulter und macht sich dann auf den Weg zum Schülerparkplatz. Die Beamtin, die ihren Anruf entgegengenommen hat, hatte sofort die Nummer des Telefons auf dem Bildschirm und auch den Mobilfunkmast, der es angepingt hat. »Aha, ja, das habe ich also nicht richtig durchdacht, oder?« »Stimmt, Danny?« »Stimmt, Danny, das haben Sie wirklich nicht.« Davis bedenkt ihn mit einem ernsten Blick. Sie lächelt nicht, lässt ihn aber wissen, dass sie lächeln könnte, wenn er ihr mehr liefern würde. Fast so, als hätten sie gewollt, erwischt zu werden. Wollten sie das? Danny überdenkt die Frage und kommt zu dem Schluss, dass sie idiotisch ist. Pff, Quatsch, ich hab's bloß nicht durchdacht. »Aber Sie geben zu, dass Sie den Anruf getätigt haben, ja? Den über den Ort der Leiche von Yvonne Wicker? So heißt die Tote nämlich?« »Ja.« Jetzt steckt er in der Patsche und weiß es auch. Er glaubt allerdings nicht, dass man ihn für den Mord festnehmen kann. Das wäre eine völlig absurde Vorstellung. Vor dem Haus seiner baldigen Ex-Frau in Wichita zu stehen und sie anzubrüllen, bis sie die Polizei gerufen hat, war das Schlimmste, was er je in seinem Leben getan hat. Die ersten beiden Male hat man ihm einfach gesagt, er solle verschwinden. Beim dritten Mal, inzwischen hatte Margie das Kontaktverbot erwirkt, hat man ihn festgenommen und er hat eine Nacht in der Zelle verbracht. Wieder warten die beiden darauf, dass er weiterspricht. Danny verschränkt die Arme und sagt nichts. Er wird allerhand erklären müssen, daran besteht kein Zweifel, aber ihm graut davor. »Sie waren also an der Texaco-Tankstelle in Gunnell?« fragt Gelbert. »Ja.« »Wie oft?« »Zweimal«, denkt Danny, »einmal im Schlaf und einmal, als ich wach war.« »Einmal.« »Haben Sie eine Mülltonne über den sterblichen Überresten der armen Frau platziert, um sie vor postmortalem Tierfraß zu schützen?« Gelberts Stimme ist leise und sanft. Sie fordert auf, ihr zu vertrauen. Den Begriff hat Danny noch nie gehört, aber die Bedeutung ist überdeutlich. »Ja, da war ein Hund. Weiß man eigentlich, was aus dem geworden ist?« Der wurde eliminiert, sagt Ella Davis. Die zum Tatort geschickten Beamten konnten ihn nicht vertreiben und sie wollten nicht auf den Hundefänger aus Belleville warten, deshalb